Aber das Leben muss mit einer gewissen Art an Verrücktheit geführt werden. Ansonsten ist es kein glückliches Leben. Nichtsdestotrotz ist das Glück eine Hure. Mal hier, mal da, mal dort. Und wenn schon, lässt sie mich doch am Ende meistens stehen. Ich nehme es, wie es kommt und hoffe einfach weiter. Wann bin ich endlich wieder dran? Das Glück ist ein leichtes Mädchen. Es weilt nicht gern am selben Ort. Es küsst dich, wie es keine kann. Und dann ist es schon wieder fort. Sind wir in sie verliebt, denn sie weiß, wie die Sonne riecht. Doch ob mit Taten, Spüren oder Dingen, nicht einer von uns wird sie ganz erringen. Und ich hoffe einfach weiter, wann bin ich mal wieder dran? Bin ich mal wieder dran? Das Glück ist ein leichtes Mädchen. Es weilt nicht gern am selben Ort. Es küsst dich, wie es keiner kann. Und dann ist es schon wieder fort. Nur eines lockt sie an von fern, den Duft von Freude hat sie gern. Und kannst du teilen, wird sie vielleicht etwas verweilen. Es weilt nicht gern.